Abschnitt 28 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Boyetarkos. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 28. Kapitel 30. Tagebuchaufzeichnungen aus Sardlok und Gangeg. 6. Februar. Ich wohne in einer Erdhütte, halb unter der Erdoberfläche. Der Raum ist sehr niedrig. Ich kann nur eben aufrecht stehen. In die Wohnung hineingelangt man, wie dies bei allen Eskimo-Wohnungen der Fall ist, durch einen langen, noch tiefer liegenden Hausgang, der so niedrig und eng ist, dass man, um hindurchzukommen, fast auf allen Vieren kriechen muss. Das Haus ist völlig von Schnee begraben. Das Einzige, was ich sehen kann, ist ein Stückchen vom Fenster, das, soweit es sich machen lässt, von Schnee freigehalten wird, sowie das Loch, durch das man in den Hausgang hinabkriecht. Es war schon längst meine Absicht gewesen, nach Sardlok zu reisen, und da der Doktor im Januar hierher musste, um sich nach einem Kranken umzusehen, so reiste ich in Begleitung meines Freundes Joel mit. Sardlok liegt 3 Meilen von Kotob entfernt. Es war eine ungewohnte Bewegung für die Arme, und die gezwungene Stellung der gerade ausgestreckten Beine im Kajak war sehr ermüdend für den noch ungeübten Ruderer. Als der Nachmittag kam, dachte ich deswegen nicht ohne Sehnsucht an das Ziel unserer Reise. In Joel hatte ich indessen, wie der Leser weiß, einen munteren Gefährten. Bald sang er Lieder, bald erzählte er eine Menge unverständliches Zeug über die Orte, an denen wir vorüberkamen. Bald machte er, wenn er eine Schar Eidergänse fliegen sah, ganz entsetzliche Anstrengungen, um die Büchse aus dem Kajak herauszuholen, was ihm jedoch nur einmal rechtzeitig gelang. Und da schoss er vorbei. Er war gerade kein Meisterschütze. Bald brüllte er, dass er ans Land müsse, und dann ruderte er, was das Zeug wollte, um seinen Kajak zu entleeren. Derselbe war halb voll Wasser, der sich wie die ganze übrige Person in einem sehr schlechten Zustand befand und grausam leckte. Der Abend war dunkel, drohend standen der Sattel und die übrigen Berge da und verschlossen die Ostseite des Fjords, während über uns die Sternenwölbung funkelte. Wir ruderten schweigend nebeneinander, außer dem Plätschern der Ruder, dem Rieseln des Wassers gegen die Kajakwände war kein Laut zu vernehmen. Endlich, als wir an einer Landzunge vorübergekommen waren, schien uns ein Licht vom Lande her freundlich entgegen. Wir befanden uns am Ziel. Der Doktor war etwas vor uns angekommen. Es hat seinen eigenen Reiz, durch den Hausgang zu kriechen, in die kleinen, aber gemütlichen Räume zu gelangen und mit der den Eskimos eigenen Gastfreiheit empfangen und gepflegt zu werden. Ich halte mich in dem Hause des alten Katecheten Johann Ludwig auf. Außer ihm und meiner Wenigkeit wohnt hier seine Gattin, eine Tochter und ein junger Sohn. Johann Ludwig erzählte mir mit sichtlichem Stolz, dass sein Großvater ein Norweger gewesen war, der wegen seiner ungeheuren Stärke sehr berühmt war. Er selber war früher ein sehr tüchtiger Fänger, jetzt war er aber über 70 Jahre alt und ging nicht mehr auf Fang aus. Er hat mehrere Söhne gehabt, die tüchtige Fänger waren, 2 von ihnen sind jedoch im Kajak umgekommen. Jetzt ist nur noch ein 18-jähriger Sohn bei ihm zu Hause, der aber kein guter Fänger ist. Die Eltern sind zu besorgt, um ihn hinauszulassen. Der 4. Sohn. Fußnote 94. Man denke nur an die Beschreibung, die Leutnant Blumer 1864 von ihm macht. Ende der Fußnote. Johannes, der einmal der Stolz der Familie gewesen, lag jetzt, als wir kamen, bleich und abgemagert auf der Pritsche. Er litt an Schwindsucht. Er hatte einen zehrenden Husten und konnte fast nichts genießen, aber während er so dort lag, ohne jegliche Hoffnung, jemals wieder von seinem Krankenlager zu erstehen, weilten doch alle seine Gedanken bei der Jagd und dem Leben in freier Luft. Die Erinnerung an alte Zeiten, als er der erste Fänger des Ortes gewesen, tauchten wieder in seiner Seele auf, und wenn der Husten es gestattete, wurde er nicht müde, von seinen Heldentaten zu erzählen. Dann glänzten seine Augen, ein Lächeln umspielte seine Lippen, er saß abermals im Kajak, er sah den Seehund, er erhob den mageren, kraftlosen Arm, um zu harponieren, er bugsierte sein Fahrzeug durch Wind und Wellen. Dann kamen die Hustenanfälle, er spie Blut und sank auf das Kissen zurück. Schöne Traumgebilde umgaukelten ihn. Er warf die Harpune zum letzten Mal. Der Arzt nahm ihn mit, um ihn im Krankenhaus zu Kortup zu pflegen. Jetzt hat er ausgelitten. Im Hause nebenan liegt Johannes Vetter, Justus. Auch er war einstmals einer der besten Fänger von Sadlock, liegt jetzt aber noch elender an Schwindsucht danieder als Johannes und macht es wohl nicht mehr lange. Fußnote 95. Er starb, noch bevor wir Grönland verließen. Ende der Fußnote. Beide hinterlassen eine Familie. Der Letztere hat mehrere hoffnungsvolle Söhne, Justus dagegen hat nur einen. Es ist unheimlich zu sehen, wie dies arme Volk von dieser schleichenden Krankheit dahingerafft wird. Es ist gerade kein sehr tatenreiches Dasein, das ich hier führe. Ich werde immer mehr zum echten Eskimo. Ich lebe das Leben dieses Volkes, esse ihre Speisen, lerne ihre Leckerbissen zu schätzen, wie rohen Speck, rohe Helbuthaut, wintergefrorene Krähenbeere mit ranzigem Speck etc. Ich schwatze mit ihnen, so gut ich kann, rudere mit ihnen im Kajak, fische, schieße, gehe mit ihnen auf die Jagd. Kurz, es wird mir klar, dass es nicht ganz unmöglich für einen Europäer ist, ein Eskimo zu werden, wenn ihm nur die nötige Zeit dazu gelassen wird. Unwillkürlich fühlt man sich wohl in der Gesellschaft dieser Menschen. Ihr unschuldiges, sorgloses Wesen, ihre anspruchslose Zufriedenheit und Güte wirken ansteckend und vertreiben allen Missmut, alles unruhige Sehnen. Es war meine ursprüngliche Absicht, auf Rentierjagd zu gehen. Ich war auch eines Tages auf Schneeschuhen aus. Da ich aber keine Spur entdecken konnte, gab ich es seit darauf. Mein größtes Vergnügen war es, Heldbutt zu fangen. Es gibt kein interessanteres Fischen als diese großen, kräftigen Tiere, die imstande sind, ein Boot zum Kentern zu bringen, in dem schmalen Kajak sitzend aus dem Wasser zu ziehen. Man kann lange, ja häufig tagelang daliegen, ohne einen einzigen Biss zu haben, und gewöhnlich ist das keine Kleinigkeit bei reiner Kälte von 20 Grad und einem beißenden Nordwind, der oft mit Schnee vermischt ist. Man muss sich sehr in Acht nehmen, dass nicht ein kleinerer oder größerer Teil des Gesichts abfriert. Beißt der Fisch aber endlich, so ist alles vergessen. Man fühlt aber in der Regel nicht sofort einen heftigen Ruck. Es ist mehr, als wenn die Schnur mit langsamer, aber unwiderstehlicher Kraft hinabgezogen wird. Dann werden die Rucke fühlbarer. In einem Nu fährt das Ruder unter den Riemen. Fußnote 96. Das Ruder wird unter den an dem Kajak befestigten Querriemen gesteckt, sodass es gegen die Seitenwand des Kajaks liegt. Durch den Widerstand, welchen das Ruderblatt im Wasser leistet, trägt das Ruder sehr dazu bei, die Lage des Kajaks zu befestigen. Ende der Fußnote. Man ergreift die Leine mit beiden Händen und zieht so hart und so heftig daran, wie man nur regen kann. Wiederholt das mehrmals, dann kann man fühlen, ob der Fisch noch da ist. ist dies der Fall, und zuckt er wieder, so zieht man abermals an. Dies wiederholt sich einmal über das andere, man sieht zuletzt aus wie ein Rasender, aber es gilt, fest zuzugreifen. Und wenn sich das Ziehen durch 100 Klafter der Rangeleine fortpflanzen soll, so muss es doch recht kräftig geschehen. Endlich hat der Fisch fest genug angebissen, und man beginnt die Leine aufzuziehen. Es ist nicht leicht, denn der Fisch widerstrebt heftig, und die Leine ist lang, die Arme werden lahm dabei. Die Leine wird regelrecht auf dem Kajak hingelegt, und um sie vor dem Zusammenfrieren zu bewahren, mit Seewasser besprengt. Falls der Fisch abermals zugrunde gehen und mit der ganzen Leine fortlaufen sollte, wirft man die Blase, welche an das eine Ende der Leine befestigt ist, neben dem Kajak aus. Man lässt den Fisch dann ruhig laufen, folgt der Blase, die oben auf dem Wasser schwimmt, und nimmt die Leine erst wieder auf, wenn der Fisch matt geworden ist. Es ist wunderbar, wie lang eine Schnur sein kann, wenn man einen Heilbutt aufzieht. Endlich merkt man, dass das Ende da ist. Man sieht, wie die Leine den Bewegungen des Tieres folgt. Der Widerstand wird stärker. Man vermag es kaum mehr zu halten. Zug für Zug geht es in die Höhe. Jetzt kommt der Senkstein, noch ein Zug. Und nun ragt ein mächtiger Fischkopf über dem Wasser empor, mit einem Maul und ein paar Augen, das einem Angst und Bange davor werden kann. Man greift nach der Holzkeule, die hinten auf dem Kajak liegt, und versetzt ihm, wenn es möglich ist, einige tüchtige Schläge auf den Hirnkasten. Mit einem verzweifelten Ruck fährt der Kopf unters Wasser, und in pfeilschneller Fahrt geht's wieder auf den Grund. Wehe dem, der die Leine dann nicht in Ordnung hat, so dass es irgendwo hapert. Ist dies der Fall, so wird man, ehe man sich's versieht, mit dem Kajak rundherum gedreht. Ist der Fisch auf den Grund gekommen, so vermindert sich die Schnelligkeit, und man kann abermals anfangen aufzuziehen. Man zieht ihn zum zweiten Mal an die Oberfläche, aber möglicherweise geht er nochmals auf den Grund. Es ist keine leichte Arbeit, einen Hellbutt 3 bis 4 Mal aus einer Tiefe von 100 Klaftern an die Oberfläche zu ziehen. Endlich gelingt es, ihn ganz in die Höhe zu ziehen und ihm einige wohlgezielte Schläge zwischen die Augen zu versetzen. Das Tier wird matter. Man schlägt so hart und so schnell wie möglich darauf los. Es macht noch einige verzweifelte Versuche hinabzutauchen, allmählich aber betäuben es die Schläge. Man steckt nun das Messer ins Gehirn und Rückenmark. Dann wird die Fangblase an seinen Mund befestigt, um es an der Oberfläche schwimmen zu halten. Man nimmt die Schnur, die an dem Fisch befestigt ist, zwischen die Zähne und rudert dem Lande zu. Ich muss gestehen, dass mir dies Bugsieren das Unangenehmste von der ganzen Geschichte war, denn jedes Mal, wenn der Kajak auf den Kamm einer Welle gehoben wurde, hielt die Schnur plötzlich gegen und es gab einen Ruck in den Zähnen, so dass ich häufig glaubte, sie würden mir aus dem Munde gerissen. Dies kann ein Eskimo wahrscheinlich nicht verstehen, denn ihm hat die Natur so feste Zähne gegeben, dass er ohne alle Schwierigkeit Nägel damit ausziehen kann. Sobald man ans Land gekommen ist, wird der Hellbutt sorgfältig derartig an die Seitenwand des Kajaks gebunden, dass er aufrecht im Wasser steht, mit dem Kopf voran, um beim Bugsieren so wenig Schwierigkeit wie möglich zu verursachen. Dann geht es heimwärts. Ein solcher Fang ist übrigens nicht zu verachten. Diese Fische wiegen 1 bis 200 Kilogramm und bieten im Winter, wo es an anderem Fang gebricht, eine vorzügliche Nahrung. Von den beiden Fischen, die ich fing, lebten wir 5 Menschen ungefähr 3 Wochen und hatten während der ganzen Zeit fast keine andere Speise. Als wir eines Tages bei stillem Wetter auf dem Fangplatz lagen, verdunkelte sich der Himmel plötzlich im Süden und ein Südwind zog herauf. In größter Reihe sammelten alle ihre Fangleinen, Ehe wir aber noch damit fertig waren, brach das Unwetter los. Zuerst kamen ein paar gelindere Windstöße, die aber bald an Heftigkeit zunahmen. Die See brauste schwarz-weiß heran, und bald war die eben noch spiegelblanke Fläche in ein einziges Schaummeer verwandelt. Strömung und See kämpften miteinander. Grünlich-weiße Wellen rollten daher, die Kajaks verschwanden gänzlich in den Wellentälern. Wir mussten an Land rudern, um unseren Fang und uns selber in Sicherheit zu bringen, und quer durch die Wellen hindurch ging es, so schnell unsere Ruder uns vorwärts zu zwingen vermochten. Für die Grönländer war dies ja natürlich etwas ganz Alltägliches, für mich aber hatte es das ganze Interesse der Neuheit, und meine Fertigkeit im Kajakrudern wurde auf eine harte Probe gestellt. Man musste die schweren Sturzwellen aufmerksam verfolgen. Schlug so eine über den Kajak dahin, ehe das Ruder auf der Windseite gefasst war, so konnte man auf das Allerschlimmste gefasst sein. Wir hielten uns hart an der Küste, um Schutz zu suchen. Den Wind im Rücken ging es nun mit fliegender Fahrt nordwärts. Aber es ist noch schwieriger als vorhin. Die Wellen kommen hinter uns hergerollt, und man muss das Ruder mit der größten Vorsicht handhaben, um nicht umgeworfen zu werden. Da kommt eine schwere Sturzsee, ein paar schnelle Ruderschläge, das Ruder flach auf der reinen Seite und das Hinterteil des Kajaks wird hoch in die Höhe gehoben. Man legt sich aber hintenüber, die Welle bricht sich, man bekommt sie wie einen Schlag in den Rücken, hoch spritzt das Wasser über dem Kopf auf und man fühlt sich auf der Spitze des schäumenden Wellenkammes durch die Luft geschleudert. Dann rollt sie weiter, man sinkt hinab in das Wellental, dann wieder ein paar schnelle Ruderschläge, eine neue Sturzsee und man wird wieder dahingetragen. Ich hatte einen guten Begleiter und Lehrmeister in Eliasse, der sich stets so nahe an meiner Seite hielt, wie die Wellen es gestatteten. Bald jagte er, wie ein Sturmwind an mir vorüber, auf dem Kamm einer Welle reitend, bald überholte ich ihn auf einer anderen Woge. Es war ein Tanz mit den Wellen und ein Spiel mit Gefahren. Dann wurde das Ufer höher und wir kamen in Schutz. Ein Eisgürtel legte sich uns aber hindernd in den Weg. Hindurch mussten wir. Da galt es denn, die Kajaks in Acht zu nehmen, dass sie nicht zwischen den unruhigen Eisschollen zerdrückt wurden. Wir entdeckten eine kleine Öffnung. Der Augenblick musste ausgenutzt werden. Und mit ein paar raschen Ruderschlägen trieb ich den Kajak auf dem Kamm einer großen Welle glücklich hindurch. Terke, Sardloks stolzer Fänger und sein Bruder Hoseas hatten jeder ihrer Hellbutt im Schlepptau, und sie kamen erst eine Weile nach uns in den Schutz. Wir hofften, dass der Wind sich ein wenig legen würde, während wir die Beute an den Kajaks befestigten und andere Vorkehrungen trafen. Aber es trat keine Veränderung ein, und wir mussten wieder ins Unwetter hinaus, um nach Sardlok zu gelangen. Da wir aber den Wind mit uns hatten, ging es schnell und wir befanden uns bald im sicheren Hafen. Ich werde oft in die anderen Häuser zum Hellbutessen eingeladen, nachdem ich mich schon zu Hause darin satt gegessen hatte, und muss dann essen, solange der Magen es annehmen will. Besonders oft bin ich in Terkels Haus, welches das größte hier am Ort ist. Neulich abends, als ich dort saß, ward ich Zeuge eines eigentümlichen Schauspiels. Hoseas Sohn, der etwas über ein Jahr alt war, tanzte den Mordlake mit Terkels dreijährigem Töchterchen. Der kleine Bursche tanzte im bloßen Hemd, das ihm bis an die Mitte des Magens reichte. Die Arme hielt er steif vom Leibe ab und mit der ernstesten Miene von der Welt hüpfte er bald auf dem einen, bald auf dem anderen Bein. Dann drehte er sich rundherum, alles in vollständig richtigem Takt mit der Musik, die aus Gesang bestand, und immer mit der gleichen Miene das kleine hübsche Mädchen anschauend, die ihr Haar und ihre Kleidung genauso trug, wie eine erwachsene Grönländerin und dabei ein so kokettes Gesicht aufsetzte, als sei es nicht das erste Mal, dass sie mit Herren zu tun habe. Der ganze Anblick war unwiderstehlich lächerlich. Die eskimoischen Kinder sind sehr früh entwickelt. Am 14. Februar kehrte ich wieder nach Kotob zurück, nachdem ich mich ungefähr einen Monat in Satluck aufgehalten hatte. Unsere Reisegesellschaft bestand außer Joel und mir noch aus Josias aus Satluck. Alle Kajaks waren mit Heldbuttfleisch, Vögeln und dergleichen schwer belastet. Deswegen war es kein leichtes Rudern, als wir von einem heftigen Westwind überfallen wurden. Solange wir uns an dem westlichen Ufer hielten, ging es einigermaßen gut, da der Wind hier keine Macht hatte. Als wir aber über den Kotoper Fjord setzten, wurde es schlimmer. Je mehr wir uns vom Lande entfernten, desto höher wurden die Wellen und wir verschwanden gänzlich zwischen ihnen. Als es nun auch anfing zu schneien, so dass wir nicht die Hand vor Augen sehen konnten, wurde es den Eskimos bedenklich und sie riefen mir zu, dass wir umwenden müssten, um wieder unter den Schutz des Landes zu kommen. Ich war der Meinung, dass es trotz des Schneetreibens leicht sein müsse, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen, und bestand darauf, dass wir es noch eine Weile versuchen wollten. Es ging auch noch eine Zeit lang, die Wellen kamen halb von hinten, aber es wurde von Minute zu Minute schlimmer. Und nun halfen keine Bitten mehr, sie riefen mir wieder etwas zu, was ich nicht verstand, und wandten sich dann um, ohne meine Antwort abzuwarten. Wir arbeiteten gegen den Wind nach dem Lande zurück, wo wir im Schutz lagen, und warteten ab, ob sich das Wetter nicht ändern würde. Unsere Bootslast, die hinten auf den Kajaks lag, wurde an Land gebracht und mit Steinen und Schnee belastet, da wir sie am folgenden Tage, wenn das Wetter es erlaubte, abholen wollten. Es ist nicht gut, die Kajaks bei Seegang zu sehr zu belasten, weil sie dann dem Kentern zu leicht ausgesetzt sind. Als das Schneetreiben sich ein wenig verzogen und der Wind sich gelegt hatte, machten wir uns wieder auf den Weg und gelangten glücklich über den Fjord nach Kautub. Kangek, 28. Februar. Heute schreiben wir den 28. Februar, auch dieser Monat ist schon zu Ende. Vielleicht noch einer, dann kommt das Schiff und dann geht es fort von diesem Leben und diesen Menschen auf Nimmerwiedersehen. Aber das lässt sich nicht ändern, deswegen ist es am besten, den Gedanken daran fahren zu lassen. Es ist so frisch hier draußen am Rande des Meeres. Die Wellen stehen mit voller Kraft aufs Land. Sie spielen mit dem Kajak, als sei es ein Knäuelgarn, brausen schäumend weiß dahin und donnern gegen Klippen und Felsen, während der Schaum hoch hinaufspritzt bis über das schneebedeckte Land. Es ist ein herrliches Leben. Wind und See bespülen die Wange, während Hirn und Muskeln sich in steter Spannung befinden, den Kajak auf den rechten Kiel zu halten und das Auge nach der Windseite ausspäht, um die Stürze jedes Mal richtig abzupassen. Und dann die Nächte, die oft ganz still sind. Still und schweigend stehen die Felsen da, sich schwarz von dem weißen Schnee und dem Meere abhebend, das in melancholischem Takt gegen das Ufer schlägt, und in dem sich ein schwacher Widerschein des dunklen sternenglitzernden Himmels widerspiegelt. Hin und wieder huscht ein glänzendes Nordlicht, bald in bläulichem, bald in rötlichem, im gelben, dann wieder in bläulichem Schein über das nächtliche Firmament, bald als wogende, stets wechselnde Bänder, bald als Flammen an dem südlichen Himmel dahinrollend, sich bald in blendenden Strahlenbündeln sammelnd. Es brennt und leuchtet, breitet sich aus, sammelt sich wieder und verschwindet. Dann kommen neue Feuergarben, neue Flammensprühen auf. Es ist ein ewiger Wechsel, stets dasselbe und doch stets etwas Neues, gleich rätselhaft und fesselnd, das Meer aber rollt wie vorhin in schweren Wellenschlägen gegen das Ufer. Vor kurzem war ich in Sartlock, jetzt bin ich hier draußen. Und weshalb? Ich weiß es nicht. Vielleicht warte ich auf den Frühling, wo die Tage länger werden, die Sonne wärmer scheint und der Schnee schmilzt. Ich fühle mich ihm hier draußen gleichsam näher gerückt, wenn er vom Süden her übers Meer gezogen kommt. Werde ihn aber doch nicht mehr hier oben erleben. Trotzdem aber ist es wohltuend zu sehen, wie die Tage länger werden. Zu sehen, wie das Meer in der höher aufsteigenden Sonne erglänzt, sie beinahe wärmen zu fühlen und mit dem grauenden Tag auf Fang auszuziehen, gegen Abend heimzukehren, ohne dass der Tag schon zu Ende ist. Die menschliche Gesellschaft, ihre großen Gedanken und ihr großes Elend, alles liegt gleich fern. Nur das Gefühl der Freiheit, die reine Freude am Leben ist geblieben. Am 17. Februar kam ich hier heraus. Es ist ein guter Ort, um sich im Kajakrudern zu üben. Die Strömung ist reißender als sonst irgendwo. Sie stürzt zwischen den Schären und an den großen Landzungen vorüber wie ein Fluss. Und wo sie den großen Wellen draußen in dem offenen Meer begegnet, da türmen diese sich auf und zischen wild in die Höhe. So ist es denn kein Wunder, dass die Kangeken die besten Kajakruderer hier in der Gegend sind, und schwerlich findet man ihresgleichen in ganz Grönland. Auf dem offenen Meere suchen sie ihren Erwerb, oft setzen sie dabei das Leben aufs Spiel. Viele kommen um, aber unberührt davon bewegen sie sich Tag aus, Tag ein auf dem tückischen Element. Es ist ein Vergnügen, sie mit den hohen Wellen tummeln zu sehen, die gleich galoppierenden Pferde mit ihnen herangestürmt kommen, die flatternden Mähnen mit weißem Schaum bedeckt. Keine Welle ist ihnen zu hoch, kommt ihnen einmal eine Stürze zu schwer heran, so stemmen sie die Seite des Kajaks dagegen, stecken das Ruder unter den Riemen an der Windseite, beugen sich tief über den Kajak und lassen die Stürzwelle über sich hinrollen. Oder sie legen auch das Ruder flach gegen die Windseite, und indem die Welle sich bricht, wälzt sich der Ruderer mitsamt seinem Kajak in den Abgrund hinab und schwächt dadurch ihre Macht. Sobald sie vorübergerollt ist, richtet er sich wieder auf dem Ruder auf. Man hat mir erzählt, dass die wirklich überlegenen Kajakruderer noch einen anderen Kunstgriff haben. Ist eine Welle so hoch, dass sie sie nicht auf andere Weise zu bezwingen glauben, so kentern sie ihren Kajak in demselben Moment, wo die Welle sich über sie ergießt, und lassen den Boden den Stoß aufnehmen. Ist die Welle vorüber, so richten sie sich wieder auf. Die Stöße, welche eine solche Welle versetzen kann, müssen oft sehr heftig sein. Es wurde mir erzählt, dass ein Mann durch eine Welle, die mit ihrer ganzen Gewalt über ihn hereinbrach, derartig auf den Kajak gedrückt wurde, dass er eine Rückgratsverletzung davontrug, die ihn fürs Leben zum Krüppel machte. Trotzdem kenterte er aber nicht. Es ist bewunderungswert, welche Geistesgegenwart und Herrschaft über die Kajaks diese Eskimos besitzen. Anton, ein hervorragender Fänger aus Karusuk, einem tief in den Fjord hineingelegenen Wohnort, kam eines Tages auf Fang nach Kangek. Die See war sehr erregt, und unbekannt wie er war, jagte er auf einer Welle über eine Untiefe dahin. Plötzlich saß er fest, und im nächsten Augenblick stürzte sich eine neue Welle über ihn. Er glaubte, dass es mit ihm aus sei, beugte sich aber vorüber, klemmte das Ruder gegen den Kajak und verschwand unter dem schäumenden Wasser. Als die Stürze sich wieder verlaufen hatte, war auch Anton wieder flott geworden und schoss in seinem Kajak dahin, genauso überlegen wie vorher. Hauptsächlich betreibe ich hier Jagd auf Eidergänse, Man hat dazu die beste Gelegenheit hier draußen bei einigen kleinen Inseln und Wäldern, die Jemeriksek genannt sind. Man schießt die Eidergänse hier gewöhnlich auf andere Weise als in Kotub, indem man selber herumzurudern und die Vögel aufzusuchen pflegt. Bemerkt man Eidergänse auf dem Wasser, so hält man sich auf der Windseite und nähert sich ihnen, soweit man kann. In der Regel kommt man ihnen jedoch nicht sehr nahe, bevor sie auffliegen. Da sie aber gegen den Wind auffliegen müssen, so sehen sie sich gewöhnlich gezwungen, in Schussweite an dem Kajak vorüberzukommen. Da gilt es denn, eine solche Stellung einzunehmen, dass sie an der richtigen Seite vorüberfliegen und man zum Schuss kommen kann. Ein Mensch, der nicht links zu schießen versteht, kann nämlich nicht rechts schießen, wenn er im Kajak sitzt, sondern muss die Vögel gerade vor sich oder auf der linken Seite haben. Der Kajak gestattet keine großen Schwenkungen. Wenn die Vögel auffliegen und man sieht, welche Richtung sie einschlagen, muss man also, wenn der Kajak nicht die richtige Lage hat, ihnen aller Eile wenden, das Ruder unter den Riemen stecken, den rechten Fausthandschuh abziehen, die Büchse aus dem Sack holen und an die Wange legen, dann knallt der Schuss. Will man aber Aufsicht auf Erfolg haben, so muss dies alles Sache eines Augenblickes sein, und bei hoher See muss man so verwachsen mit seinem Kajak sein, dass man die Büchse ebenso sicher hantiert als auf dem Lande. Natürlich darf man, wenn der Schuss knallt, nicht kentern. Viele von den Kangeken haben diese Jagd zu einer großen Vollkommenheit gebracht. Ich habe sie bei hohem Seegang ihr Dutzend Eidergänse und mehr schießen sehen, und zwar indem sie nur auf einzelne Vögel zielten. Zuweilen ging ich mit einem Fänger namens Peter Suak, der große Peter, weit in See hinaus. Er war ein guter Vogelschütze und ich habe oft mit ihm um die Wette geschossen, zog aber zu seinem Entzücken gewöhnlich den Kürzeren dabei. Eines Tages, als wir zusammen auf der See lagen, kamen zwei Eidergänse in voller Geschwindigkeit mit dem Winde dahergeflogen. Sie befanden sich außerhalb meiner Schussweite, flogen aber in der Richtung auf Peter Suaks Kajak zu. Ich machte ihn auf sie aufmerksam. Er bemerkte sie auch, ließ sie aber ruhig an sich vorüberfliegen. Ich konnte gar nicht begreifen, was er damit beabsichtigte. Plötzlich aber erhob er die Büchse, es knallte und beide Vögel fielen. Er erklärte mir später, er habe nur gewartet, um sie beim Schießen auf einer Linie zu haben. Ich hielt das Ganze für einen bloßen Glückszufall, aber wir hatten gar nicht lange gerudert, als abermals zwei Eidergänse genauso wie vorhin herangeflogen kamen. Diesmal aber noch in besserer Schussweite für Peter Suak. Er steckte das Ruder unter den Riemen und hielt die Büchse bereit, jedoch ohne zu schießen. Endlich, als sie längst vorüber waren, knallte ein Schuss und abermals fielen die beiden Vögel. Ich habe das später häufig erlebt. Ja, ich habe sogar drei Vögel, die zusammen daher geflogen kamen, auf einen Schuss fallen sehen, indem der Schütze den Augenblick abwartete, wo sie aneinander vorbeiflogen und sich alle auf einer Linie befanden. Die Eskimos schießen nur mit einer Mundladebüchse, die sie indessen gut zu laden wissen und mit der sie in einer ganz unbegreiflichen Entfernung treffen können. Oft, wenn ich mit ihnen auf Jagd gerudert war, unterließ ich es, auf die vorüberfliegenden Vögel zu schießen, weil mir der Abstand viel zu groß erschien. Dann aber hat ein Eskimo neben mir sofort angelegt, gezielt und den Vogel getroffen. Es ist gar nicht leicht, diese Büchsen zu laden, wenn die See über die Kajaks hereinbricht. Man legt sie mit dem Kolben vorn auf den Kajak und kehrt die Mündung dem Gesicht zu oder stützt sie auf die Schulter, während man Pulver, Zündhütchen etc., das man nur um es trocken zu halten, in der Mütze aufbewahrt, hervorholt. Auf diese Weise kann man sich selbst bei dem stärksten Seegang so einrichten, dass kein Wasser in den Büchsenlauf kommt. Zur Aufbewahrung der Büchse, die man am liebsten immer bei der Hand hat, dient ein oben auf dem Vorderteil des Kajaks liegender Sack. Eine andere Art der Vogeljagd, die, falls man Übung darin hat, im Grunde ein noch größerer Sport ist, wird mit dem Vogelfeil betrieben. Doch ist hierzu noch mehr Übung erforderlich. Hierin sind jedoch die Kangeken wahre Meister. Es ist ein wahres Vergnügen, sie ihre Vogelpfeile werfen zu sehen. Nach einem dreiwöchentlichen Aufenthalt in Kangek kehrte ich wieder zurück. Bei der Gelegenheit erhielt ich einen guten Beweis von dem Aberglauben der Grönländer. Als ich in Kotub ankam, wurde ich wie gewöhnlich von einer ganzen Schar von Grönländerinnen empfangen. Ich muss unfreundlicher und wortkarger als gewöhnlich gewesen sein. Vielleicht war ich auch, da ich den ganzen Tag auf Jagd nach Vögeln umhergestreift war, ermüdet. Die Grönländerinnen waren sich aber sofort darüber einig, dass ich einem großen, unheimlichen Kobold begegnet sein müsse oder einem Wesen, das auf den Inseln da draußen hausen und den einsamen Kajakmännern erscheinen soll, die sich in die Nähe dieser Inseln wagen. Sie nennen dies Wesen Dubilik, weil es in der Form einem Zelt gleicht. Kehren die Jäger heim, nachdem sie dies Wesen gesehen haben, so pflegen sie noch lange nachher stumm zu sein. Hieran glauben die Grönländer steif und fest, und die Kajakmänner nähern sich aus diesem Grunde niemals allein diesen Inseln und wollten es auch mir nicht erlauben, so viel allein herumzustreifen, wie ich es tat. Jetzt hofften sie, dass ich mein Lehrgeld bezahlt hätte. Ende von Abschnitt 28. Man denke nur an die Beschreibung, die Leutnant Blumer 1864 von ihm macht. Das Ruder wird unter den an dem Kajak befestigten Querriemen gesteckt, sodass es gegen die Seitenwand des Kajaks liegt. Durch den Widerstand, welchen das Ruderblatt im Wasser leistet, trägt das Ruder sehr dazu bei, die Lage des Kajaks zu befestigen. Wir entdeckten eine kleine Öffnung,